Bibi, komm den Horchenden Äpfel so. Memory, Bibi, sonst es uns in der Kuffi schon. Memory, Bibi, hat es uns in den Dürfen gehen. Als der Bierherr beseit, und es dich nicht zu nein, geht's denn nicht auf den Eck. Ich werd siegfried, die Kumpel lebt nur in der Suppe, an der Rede was nett. Memory, Bibi, komm den Hasch in der Erde so. Memory, Bibi, sagst du sonst in der Kuh? Memory, Bibi, hat's des Sons in den Dörfen gehen? Hat's der Bierherr beseit, nur des dich nicht zu nein, geht's denn nicht auf den Erd? Ich werd sie pflegt, die Gruppe legt nur in der Suppe, an der Rede was nett. Sie ist ein Prinzess in der Küche, ja, iedereen geeft haar dat na. Zie ik ook alles, daar is het leuke. Van Zoermos tot Chateaubriand. Maar soms dan gaat ze schoons marcheren. Gooit ze met haar muske het na. Dan roep ik haar die getigeren. Maar nu maakst u mich toch geen klaar. Hasch in der Erde so. Memory, Bibi, sagst du sonst in der Kuffi-Show. Memory, Bibi, hast du sonst in den Dörfen gehen? Hast du Bierherr beseit, nur das dich nicht zu nein, geht's denn nicht auf den Erd? Wird sie trinkt, die Gruppe, mein Blick nur in der Suppe, an der Rede was Memory, Bibi, komm den Hasch in der Erde so. Memory, Bibi, sagst du sonst in der Kuffi schon. Memory, Bibi, hast du sonst in den Dürfen gehen? Hat's der Bierherr beseit, nur es geht nicht zu nein, geht's denn nicht auf den Erd. Ich werd sie trinken, doch mein Blick nur in der Suppe, an der Rede was